Was würde passieren, wenn man ihnen da wieder so ein Kind hinlegt? Würden sie sich weigern, das zu töten? Es kommt drauf an, was das für ein Kind ist. Ja, zum Beispiel. Also wenn das so eine Missgeburt ist, die also so von Drogensüchtigen und Polytoxikomanen abstammt, wo ich genau rieche und die schon vergewaltigt worden sind, weil die sind Schrottigplagen, die machen das hinterher, die werden umso schlimmer. Verstehen Sie, was ich meine? Die sind schon im Mutterleib kaputt gemacht worden, sind ausgeputzt worden, sind vergewaltigt worden und verhökert worden. Also wenn man mir so ein Plag vorlegt, also das mache ich kaputt. Wa? Hätten Sie denn Mitleid? Nein, habe ich nicht. Weil die Teile kennen auch kein Mitleid, die werden ja irgendwann größer, wa? Und die machen dann noch schlimmere Sachen mit Kindern, die sie selber erlebt haben. Also da kenne ich kein Mitleid mit. Aber jetzt ein gesundes Kind, das merkt man ja den Unterschied, oder? Also ich jedenfalls. Das riecht man, das merkt man, das merkt man am Verhalten. Also ich bin in Frauenhäusern auch groß geworden, hat das mitgekriegt, was bei Missbrauchsopfern von Kindern rauskommt und was nicht. Also bei so Teilen, die im Mutterleib geschädigt worden sind mit Drogen und allem möglichen Scheiß, die ausgefutzt worden sind und dann direkt schon missbraucht worden sind, also da kann ich, die mache ich weg. Also tut mir leid, also kenne ich keine Gnade, mache ich weg. Da kommt nur noch ein größeres Monster bei raus. Aber bei normalen Kindern, da passe ich natürlich auf. Ja, wenn Sie es aber wieder tun würden, dann muss man doch annehmen, dass Sie irgendwann mal wieder solche Angebote bekommen, das zu machen. Ich habe das ja nicht angeboten gekriegt. Ich habe das ja nicht angeboten gekriegt. Ich wurde mit Neuroleptikern, wurden bestimmte Bereiche von meinem Gehirn platt gemacht. Ich wurde dann eingeschläfert. Dann, och, ich dachte, du wirst wieder eine Klapse. War, ich habe dich ein paar Wochen nicht gesehen. Lebst du auch noch? Ich wusste gar nicht, wo ich war. Kalender war über den Drucker gefälscht. Oder ach du Bekloppter, ich war da wochenlang nicht verschwunden. Ich habe das ja nicht freiwillig gemacht, ne? Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich freiwillig gemacht, ne? Man hat mir halt Nahrung und Flüssigkeit entzogen, ne? Hat mir halt so bekloppte Teile da vorgelegt, wo? Oder wenn ich an. Oder. Wenn ich halt was Normales schlachten wollte. Also reine Wesen wird ja unterschieden. Besser reine Wesen und unreine Wesen, wo? Die unreinen Wesen, wo nur hier nur ein größeres Monster bei rauskommt, kenne ich kein Erbarmen mit. So. Das sind Kollateralschäden, die können einfach weg. Aber reine Wesen, da kriegst du noch im Genick ein paar Elektroschocker verpasst, wenn du den nicht platt machst. So. Oder wird gedreht und gemacht und irgendwann machst du es dann halt. So. Und da stand ich da so unter Drogen und Cocktails. Und ich dachte immer, ich schlafe in der Zeit, wo? Habe ich aber nicht, ich habe geschlachtet. Und in welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal ein Kind getötet? Oh, da war ich hier, das war hier, oh ne, Erwachsene habe ich schon. Das kann ich gar nicht mehr, kann ich genau nicht mehr sagen. Also ich habe schon mal mit 8, 9 Monaten angefangen zu laufen. Hatte dann bin am Muster zum Orthopäden oder ein Orthopäde hat gesagt, hab dann so eine komische Gangarmee gehabt. Also ich habe schon ziemlich viel, weil ich so Viecher rieche. Ich kann so Viecher nicht leiden. Ich kann nur reine Wesen leiden. Hier wo so Teile rauskommen, die noch größere Monster werden wie ihr, das bin den, ich denke mal schon, so, wo ich ziemlich klein war, aber weil ich rieche sowas. Ja, dann möchte ich mal wissen, wie alt waren Sie gewesen, als Sie zum ersten Mal ein Kind getötet haben? Oh. Müssen Sie da mal in der Bildzeitung nachschlagen? Da mit dem Herrn Zuwiemel, der da mit hier Babys werden in Videofilme gedreht und da, da ist irgendwas bei mir zu Hause, da habe ich irgendwie so ein Massaker angerechnet, dann hat meine Zeitung drin kommt. Weil die Teile konntest du nur wegdrehen. Wie funktioniert das Töten? Ja, also Gott, da kommen die halt alle an mit ihrem schwarzen Gesäure da, wo? Dann ihre Hohepriester und machen dann okkultes Theater. Mich haben sie eingeschläfert, mir haben sie auch irgendwie so einen Hormoncocktail gegeben und Amphetamin-Cocktail sind sie im Schlaf mit Äther an mich dran gegangen, wo? Und haben mich dann vorher, haben mir tagelang vorher nichts zu trinken und zu essen gegeben. Ja Gott, wo? Was soll ich dann damit machen, wo? Ja, weiterhin, was passierte denn dann, wenn das Kind da gelegen hat? Ja nix, ich hab die einfach, ich bin asexuell, ich hab ja keinen Sexualtrieb, ich hab die einfach nur geschlachtet. Also ich ficke die nicht, ich schlachte die nur, wo? Ja, erzählen Sie mal, wie? Ja, Herz rausreißen. Man fängt doch nicht mit dem Herz an. Sie sitzen da und das Kind liegt da. Was passiert dann? Ich bin in Ketten vorgeführt worden. Nackt. In Ketten, weil ich zu stark bin, weil ich zu aufgeputscht worden bin mit Hormonen und Amphetamin und das alles im Schlafzustand, wo ich nichts von wusste. Und dann immer diese Neuroleptiker, die das Hirn taub machen. Aber ich habe dann irgendwann, ich habe jetzt seit über 23 meine Erinnerung. Ja, meine ganze Erinnerung kommt wieder in mir hoch, weil die mich ja jahrelang systematisch platt gespritzt haben in der Psychiatrie, wo natürlich auch Babyklau am Start ist. Die suchen sich natürlich auch immer Weiber raus, psychisch krank, der Mann hat sie verlassen, Mutter und Vater helfen der nicht, die nehmen sie denen auch die Babys ab, wo? So systematisch. Die wurden da in Ketten reingeführt, die Riten, was? Riten, das sind Riten, kennst du nicht die Riten? Ja, ein Ritual. Was passierte dann? Ja Gott, nix. Ich habe mehrere platt gemacht. So schnell wie es geht, gewaltsam wie es geht, weil wie? Ich... Wie? Womit? Ja, ich beherrsche die doppelte Tigerkralle. Karate. Und ich zerreiß die. Ich zerbeiß die, ich zerreiß die, ist mir scheißegal. Ich drehe den Genick um, war mir in dem Moment... Aber halt unterbewusstsam speichert das ja alles, wohl. Mhm. Also ist mir auch... ziemlich egal gewesen. Ich wurde, das war ja keine freiwillige Sache da, ne? Also ohne Messer? Nö, ich brauch dazu kein Messer. Ich beherrsche hier die beidseitige Tigerkralle. Es ist ein Griff, der geht durch die Rippen. Ihr Gehirn arbeitet noch 5 Minuten mit Sauerstoff. Ich kann ihn ins Herz aus den Rippen holen und kann ihn das vor ihrem Gehirn zeigen. Das arbeitet ja noch 5 Minuten ohne Sauerstoff. Dann fresse ich das und dann je nachdem, ob das verseucht sind oder nicht, kotze ich es aus oder fresse es runter, wohl? Also, ich brauche da nichts für. Ich brauche keine Messer oder so, Utensilien. Ich kann das auch ohne. Seit wann haben Sie das gemacht mit dieser sogenannten Tigerkralle? Oh, mein Zuchtvater, der zu wem, der hat mir das beigebracht. Der hat halt immer einen Doppelgänger im Knast gehabt, wohl? Ich habe beidseitige Tigerkralle bei erst seit 7 bis 9 Jahren habe ich das gelernt. Wo? Im Dorf. Da kam ein Judo- und Karate-Lehrer. Meine Mutter hat mich natürlich verwahrlosen lassen. Das war eine Gebärmaschine von meinem Vater. Wir haben so oft auf ein Geschwisterchen, über unser Geschwisterchen gefreut. Und dann waren sie auf einmal weg, wo die gewohnt hat, in Hallenberg. Da sind auch unheimlich viele tote Babys aufgetaucht und das war meine Mutter.